Kundgabe 1526. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.07.1940. Geistige Wende. Kampf gegen Gott. Die Bereitschaft des Herzens für das göttliche Wort ist so leicht herzustellen, wenn der Mensch in innigem Gebet zum himmlischen Vater verharrt und seinen Segen erbittet. Die leiseste Ablenkung von außen wird das sonst willige Erdenkind in einen Zustand der Unaufmerksamkeit versetzen. So aber dessen Gedanken sich lösen wollen, so ist nur ein inniger Ruf zum Vater nötig, und es wird sein Geist gestärkt werden, auf dass er sich verbinde mit dem Vatergeist. Und also fließet dann die Kraft auch ungehindert ihm zu. Es legt der Mensch Zeugnis ab vom göttlichen Wirken, so er das ihm Zugehende den Mitmenschen zu vermitteln sucht und also spricht im Namen des Herrn. Er kann zur Verherrlichung des göttlichen Namens unsäglich viel beitragen, so er sich nicht scheut, zu jeder Gelegenheit des Wirkens und Waltens der ewigen Gottheit Erwähnung zu tun. Denn es ist die Welt ohne jegliches Wissen darum, da sie nichts mehr glaubt. Und es wird kommen, dass keiner mehr sich wagen wird, zu reden von Gott und seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus. Es werden die wenigen, die noch im Glauben stehen, geächtet sein, und man wird sie zu hindern versuchen, den geistigen Reichtum zu verbreiten. Man wird nichts unversucht lassen, das Wissen um göttliche Wahrheiten auszurotten. Und es wird niemand wagen, dagegen zu reden, denn sie scheuen die Gewalt des Mächtigen. Und doch muss in dieser Zeit ganz besonders emsig gearbeitet werden, auf dass die Lehre Christi im Geheimen verbreitet werde. Wer den Namen des Herrn offen bekennt, dessen Verdienst vor dem Vater wird wahrlich groß sein, denn er kämpft um die Seelen der Mitmenschen und leidet auch für sie, wenn es der Vater im Himmel will. Und es wird sich nun das Formelle scheiden vom lebendigen Vertreter der Lehre Christi. Denn was da Form ist, wird nicht standhalten diesen Verfügungen. Und es wird also jegliche Form geopfert werden, man wird sich leicht davon trennen und übrig bleibt nur ein an sich haltloses Gebäude ohne Innerlichkeit. Doch wer wahrhaft in Christus lebt, dessen Zeit ist gekommen. Er reiht sich freudig ein in die Schar der Streiter Christi. Sein Geist ist frei, also fürchtet er nicht des Körpers Verbannung. Er redet für Christus, weil Christus selbst durch ihn redet. Er ist nicht mehr zaghaft, denn er erkennt Gott und die Wahrheit, also fürchtet er nicht die Welt und ihre Beherrscher. Und es geht von ihm eine große Kraft aus, die alle empfinden, die gleichen Geistes sind. Sie werden sich zusammenschließen und eine Koalition bilden. Und sie werden nicht mehr weltlich leiden, sondern in eifrigster Seelenarbeit stets ein Gebot sehen, das sie erfüllen müssen, wenngleich ihnen irdische Strafen angedroht werden. Und nun wird so manche Saat aufgehen, denn es behagt der Menschheit nicht die geistlose Zeit. Sie wird des weltlichen Treibens müde und entbehrt das Wort, das von Gott zeugt. Und also sucht sie es, und wird es empfangen durch den Mund jener, die der Herr belehrt hat und aussendet, mitten unter diese hungernden Menschen. Und das Wort wird zünden. Es wird ungemein anregen die Menschen, deren Verlangen nach Gott Anlass ist, dass Gott zu ihnen kommt im Wort. Und es wird der Kampf entbrennen um die Oberherrschaft. Es kämpft nun die geistige Welt gegen die Entgeisteten. Es wird geboten und verboten werden, geboten von weltlicher Macht, das Befolgen ihrer Gesetze, und verboten, alles Gottgewollte und Gottbetonende. Es kämpfen nun zwei Gegner. Es kämpft wiederum die Finsternis gegen das Licht. aber das Licht wird leuchten und die Finsternis durchdringen. Und geblendet wird sein, wer in Vermessenheit das Licht auszulöschen versucht. Und dies ist die geistige Wende, die erleben wird, wer die geistige Not der Jetztzeit erkennt und sich einsetzet für das geistige Wohl der Mitmenschen. Denn diese sind dem Herrn als Kämpfer willkommen. Er stellt sich sein Heer zusammen und bereitet es vor für den Kampf. Sie werden kämpfen mit dem Schwert ihres Mundes, denn der Herr segnet sie und gibt ihnen Kraft und Stärke zu streiten für seinen Namen. Amen.